baisse amateur, du bist amateur, du bist amateur. Ich bin Profi, du bist amateur, du bist amateur. Ich bin horny, horny, Hornbach. Ich bin schlau am Hagebau. Oh, wie ist das schön. Ich kersche alles weg. Ihr sollt mal alle sehen. Da, da, da, ja, yuppie, yuppie, yeah. Bei Frauen und bei Schrauben, ich hab ihn raus in Dreh. Dreh, Dreh, Dreh. Ich bin Profi, du bist Amateur. Du bist Amateur. Du bist Amateur, ich bin Profi, du bist Amateur, du bist Amateur, du bist Amateur, ich bin Profi, du bist Amateur, du bist Amateur, du bist Amateur, ich bin Profi, du bist Amateur, du bist Amateur, du bist Amateur, ich bin voll der Profi, du bist nur ein Doofi. Ein Sack Zement, zwei Sack Zement. Oh, wie ist das schön. Drei Sack Zement. I make it bis the end. Denn ich bin nun mal.